Ich brauche Mengen, Weed und Whisky, blaue Engel, Mitsubishi. Mein Kopf ist zu zerstört. Was für Blut wert, Digga, was für gut ernährt. Hannover Sand, scheiß ich drauf. Das ist der Kreislauf, Baby, es geht rein und raus. Ein paar Bomben basteln, danke Bruder Jakob. Bisschen Deutscher ficken, in der Schule ist der Stock. Hat auf Stefan Rapp, in meiner Stadt bin ich ein Star. Du brauchst Gras, alles klar, guck, ich mach was aus meinem Tag. Ich bin kein Einzelkrieger, ich bin kein Kleinkaliber. Ich bin ein 187er und spüge mein Leiter wieder. Maxwell, ich habe das Hot in den Socken, Mann, Digga, komm, gib mir ein Blättchen. Und ich rolle ein Baba, komm, gib mir dein Tabak oder Zigarette. Ich mache Action und deine Olle ist total besessen von meinem Lächeln, Sex-Session. Auf meinem heißgeliebten Bademantel steht 187 Straßenbande. Reiche Mieze, große Häuser, 187, groß neu. Auf meinem heißgeliebten Bademantel steht 187 Straßenbande. Reiche Mieze, große Häuser, 187, frohes Neujahr. Und es ist wieder so weit, ich grüße, lass wieder auf dem lilanen Schein. Die 187 wieder vereint, mein Leben ein Segen, ein Spieler for life. Gib mir die Zeit, ich geb mir den Rap, gib mir ein Mic und ich fliege dich weg. Regel mein Leben mal eben perfekt, sie geben Respekt und da reden mich schlecht. Deine Frau, Bestlette, wechsel mal besser die Bettwäsche. Und tu mal nicht so, ob du Cash hättest. Hashtag Blechkette, wir wurden geboren, um Gas zu geben. Jeden Tag wieder das Glas zu heben, andere Rapper in Arsch zu treten. Maß zu regen und Lamm zu legen, scharfe Mädels, wie Glocken, mieses Ort, Bikini-Botten. Wir lassen uns von niemand stoppen. Gar kein Bock auf diesen Stoffen, ha. Unser Business rennt, ich guck in den Spiegel, 50 Cent. Mitgefühl ist mir fremd, du bekommst hier nichts geschenkt. Sitz im Benz, frische Nikes, quer durch Hamburg, bisschen Sightseeing, Party mit uns, Whisky auf Eis, Pitties beißen in Frisbee-Scheiben. Ich rauch einen dicken Babaloon und mache die Augen zu. Das ist mein Traumberuf, ich hab mir das so ausgesucht. Auf meinem heißgeliebten Bademantel steht 187 Straßenbande. Reiche Mieze, große Häuser, 187, groß neu. Auf meinem heißgeliebten Bademantel steht 187 Straßenbande. Reiche Mieze, große Häuser, 187, frohes Neujahr. Jeden Tag Verbrecher und jeder Part wird besser. Wir sind scharf wie Pfeffer, scharf wie Messer. Jeden Tag Silvester. Auf meinem heißgeliebten Bademantel steht 187 Straßenbande. Reiche Mieten, große Häuser, 187, frohes Neujahr. Ich bin ohne Gewissen auf die Welt gekommen.